TKKG spazierten durch den Wald zur S-Bahn und fuhren zurück in die Stadt. Es wurde langsam dunkel, als Tim, Karl, Gabi und Löschen fast die Viersteinvilla erreicht hatten und Tim die Lage zusammenfasste. Alles klar. Okay, bis morgen. Bis ja. morgen. Bis Tschüss. Morgen, ja. Doch als die Kinder am nächsten Vormittag am Teppichgeschäft ankamen, um ihre neue Freundin abzuholen,